zu 1 davon sein. 10 kleine Gamerlein gingen auf ne Party. Die Leute waren drauf, überall kleine Smarties. Dann wurde spät und der Himmel grau zu blau. Einer blieb zurück in seinem Arm, ne Zockerbraut. 9 kleine Gamerlein machten sich ein Mittagessen. Keine Pizza, keine Pommes, Knäckebrot mit dicker Kresse. Einer fiel in Ohnmacht und wachte nicht mehr auf. Die scharfe Dönerfleisch, Infusion haut ihn raus. 8 kleine Gamerlein fuhren an die Südsee. Gutes Wetter, einfach nur chillen und baden gehen. Sie fuhren raus zum Angeln aufs weite Meer. Einer hatte ne Wiimote dabei, als ob das hier Zelda wär. 7 kleine Gamerlein wollten ganz normal sein. Setzten sich in ein Café und sprachen über Schlagzeilen. Plötzlich musste einer gehen, vielleicht Cybersex. Mit echten Frauen, nee, World of Warcraft. Da waren 10 kleine Gamerlein. Sie liebten dieses Leben, wie soll es anders sein? Sie wollten mehr, gingen weit in die Welt hinaus. Und jenes Schicksal nahm seinen Lauf. Ah. 10 kleine Gamer. Yeah! 6 Gamerlein wollten eine schöne Frau. Genug, nett und gut gebaut. Schluss mit McDonalds, McFit, box dir das sicher raus. Plötzlich gute Bizeps, gutes Sixpack für die Sommerzeit. Das musste ja so kommen, dieses Diablo 3. Okay. 5 kleine Gamerlein blieben trotz Sonne zu Haus. Selbst die Grillduft erfüllte Luft trieb sie nicht hinaus. Bei einem war der Rollladen nicht ganz und dieses grelle Licht. Bam. Und er war verschwunden. 4 kleine Gamerlein zappten durchs Fernsehprogramm, schüttelten den Kopf, weil da echt nix kam, das was kann. Sie zogen los, drehten Shows für die kluge Welt. Einem war das dann zu viel und dieser ging zu RTL. 3 kleine Gamerlein dachten an die Zeit von früher. Coole Spiele, keine DLCs, keine Cheeseburger. Einer sagte, Shooter spielt man auf PS3. Seit diesem Tag spielt er halt allein. Da waren 10 kleine Gamerlein. Sie liebten dieses Leben, wie soll es anders sein? Sie wollten mehr, gingen weit in die Welt hinaus. Und jenes Schicksal nahm seinen Lauf. 10 kleine Gamer. 10 kleine Gamer. Zwei kleine Gamerlein fingen an zu streiten. Man fängt bei Mario Kart auch nicht an zu weinen. Ein kleines Gamerlein fand sich richtig geil. Da waren 10 kleine Gamerlein. Sie liebten dieses Leben, wie soll es anders sein? Sie wollten mehr, gingen weit in die Welt hinaus. Und jenes Schicksal nahm seinen Lauf. 10 kleine Gamer.